Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus, wie immer mit Andreas Kessler. Hallo Andreas. Du, kann ich heute mal runterkommen? Muss ja nicht immer Oberdeck sein, oder? Du musst vor allen Dingen nach hinten durchgehen. Wo beim Bus ja der Motor ist, denn Thema heute ist, ach herrlich, goldene Moderationsbrücken, Motorschaden. Beim Bus möchte ich nicht haben, ja? Solaris wahrscheinlich, wie die Berliner BVG-Bus. Geht das überhaupt, dass da Motorschäden dran sind? Na klar, die brennen noch ab. Ja. Was? Na, ey. Dauernd. Ja. Ich habe noch nie einen brennenden BVG-Bus gesehen. Das ist ja bestimmt spektakulär. Geh doch mal ins Internet und gib das ein. Da siehst du schöne Bilder. Ich kenne nur brennende Lamborghini. Gibt's auch. Was ja anscheinend auch so ein Motorschadenphänomen ist. Naja, das ist ja nicht richtig Motorschaden. Motorschaden ist, ist ja anders definiert. Nicht? Wenn ein Auto brennt, meinetwegen im Motorraum, ist es nicht unbedingt ein Motorschaden. Der Motorschaden ist ja was, wenn der Klapperatismus, also die Mechanik des Motors eben aufgibt. Gut, fangen wir vorne an. Angst Gegner Motorschaden. Also es ist tatsächlich so immer, Motorschaden ist das Schlimmste, was dir überhaupt nur passieren kann am Auto, weil dann kannst du das ganze Auto wegschmeißen. Inzwischen ist das in der Regel richtig. Ja, also ist dann nicht nur ein technischer, sondern Entschuldige, ich habe Heuschnupfen, meine Nase juckt. Wir sind in der Erntezeit gerade hier. Genau. Der Mähdrescher, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber der fährt hier dauernd vorm Fenster vorbei und staubt den Holden voll. Sieht keiner. Und die haben Motoren. Ja? Interessant übrigens, die volkseigene Mähdrescherproduktion in der DDR, die verwendete ja Motoren, die auch in den BVB-Bussen, also der Berliner Berliner Verkehrsbetrieben. Ach, das waren diese Fernbusse. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte BVB. Also aus heutiger Sicht sahen die alle gleich aus, auch gelb, Doppeldecker, aber die hatten eben Mähdreschermotoren drin. Und entsprechend rappelig fuhren die Kisten auf. Kann ich mir vorstellen. Das ist so ein bisschen wie so MB-100. Ne? MB-100, na gut. Drei Generationen später. Nicht? Ja, also, aber die Dinger, die gingen nie kaputt. Ja, also Motorschaden kannten die nur vom Hören sagen. Warum? Weil, also Diesel sowieso, damals gab es ja noch kein CAD, Computer Aided Design oder irgendwelche computerunterstützten Dauertests. Also da wurden die Motoren nicht gebaut und dauernd laufen lassen, sondern das wurde alles simuliert am Computer. Heute. Ja. Ne? Damals machte man ja so, man baute, man konstruierte, gab einen Prototypen in Auftrag und dann war die Kiste irgendwann fertig und dann haben sie ihn erstmal laufen lassen. Wie hört er sich an? Was gibt er für eine Leistung ab? Wie lange in der Möbelfabrik das Ding, was immer die Tür auf und zu macht, 100.000 Mal so ungefähr. Irgendwie so ähnlich muss man sich das vorstellen. Ja. Nicht? Und dann haben, gerade bei Dieselmotoren haben die Konstrukteure gesagt, wie legen wir denn das Lager jetzt aus? Na, Diesel, hohe Drücke, wir geben einfach nochmal ein Viertel drauf, sind wir auf der sicheren Seite, hält und hielt. Weißt du ja, nicht? OM 615, also der Ölmotor vom Strich 8er oder 123er, nach 1 Million Kilometer wurde das erste Mal geschliffen und neue Kolben reingesetzt. Ja. Und die Zeiten sind nun längst vorbei. Aber warum sind die vorbei? Also ich meine, die könnten, ja klar, weil die Hersteller wollen, dass es irgendwann kaputt geht. Nein, also die sind da vielleicht gar nicht undankbar drüber, aber heutzutage sind natürlich ganz andere Kriterien zu erfüllen. Nicht? Im Lastenheft eines Motorenkonstrukteurs steht drin, geringer CO2-Ausstoß. Ja. Ja, also er muss sehr, sehr sparsam sein, der Motor. Und zwar natürlich nur innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Betriebszustände. Was davor und danach stattfindet, ist egal. Aber wenn ich mir überlege, also mein alter 124er Kombi, das war eine 2-Liter-Maschine mit 75 PS oder wie Diesel? Viel er hatte? Ja, der Diesel. 72. 72 PS, hat 3 PS, da können wir noch 2 Mofas von betreiben. Der hatte halt eben diese 72 PS, der ist nicht schnell gefahren, aber er ist ordentlich gefahren und ich habe den halt auch mit 7 Litern gefahren, das ist doch ein sparsamer Motor. Da müsste ich doch eigentlich nur eine vernünftige Abgasreinigung dahinter klatschen und dann würde ich dann nicht das, was der Gesetzgeber vorschreibt, sowieso wieder erreichen. So denkt Holgi Klein. Ja, genau. Wahrscheinlich alle anderen, die hier zuhören, auch. Ja. Ist ja auch verführerisch, diese Idee. Ich habe einen sparsamen Motor, wenn da jetzt noch ein ordentlicher Filter drin ist, da kommen nur noch Maiglöckchen raus, ist genau das erfüllt, was alle haben wollen. Ja. Leider nicht, denn die Auspuffanlage ist ja heute eine Chemiefabrik. Ja. Da ist Gott weiß was alles. Aber kann ich denn diese Chemiefabrik, auf meinen alten Saugdiesel? Ja, könntest du. Bloß dann wäre es vorbei mit den 7 Litern. Dann würde der 9,5 brauchen. Ah, okay. Ja, denn um die Bedingungen zu erfüllen, die die Chemiefabrik braucht, müsste man die gesamte Gemischaufbereitung verändern. Weil es heißer sein muss, höhere Drücke ja, haben muss. Ja, oder anders, die Gemische zum Verbrennen, die Verbrennung muss dann möglichst ideal sein, damit das Rohabgas schon so sauber ist, dass, damit okay, die Anlage damit was anfangen kann. Das heißt auf Deutsch, wir kommen so ein bisschen vom Motorschaden weg, aber zur Erklärung ist es gar nicht schlecht. Abgasreinigungsmaßnahmen sorgen immer dafür, dass der CO2-Ausstoß steigt. In der Tendenz. Mal mehr, mal weniger. Naja, klar, wenn ich vorne mehr Sprit reintun muss, kommt hinten mehr CO2 raus. Also logisch. Jeder Liter Diesel macht 2,7 Kilo CO2. Genau, ja. Dann siehst du, hast es ja schon. Ja, klar. Und also das ist, weil ich den Verbrauch meines Diesels in Kilogramm CO2 rechne und nicht in Litern. Macht ja der Gesetzgeber Liter inzwischen auch. Ja. Du siehst ja, steht ja am Fahrzeugschein drin, pro Kilometer so und so viel Gramm CO2-Emissionen. Ja, ach, witzig. Daraus bemisst sich die Kfz-Steuer. Ah, okay. Na, ich mache das halt, weil ich gehöre zu den Leuten, die ihre CO2-Kompensation machen. Das ist so dieser Ablasshandel. Ne? Also ich kaufe einen Baum dafür, dass ich CO2 erzeuge. Das ist irgendwie... Genau, du kannst dann nachts ruhig schlafen. Genau, es ist fishy, aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu machen, denke ich mir. Bleifuß-Holgi, nicht? Sonst immer am Anschlag unterwegs. Immer am Anschlag unterwegs. Ja. Mit 150 fliegt mein Transit über die Autobahn. Genau, und der gibt schon Vollgas, bevor er gestartet hat. Genau. Und gleichzeitig noch die Standheizung an, damit noch mehr. Nee, so, pass auf. Ich mache das halt, also ich rechne halt einfach, ich gucke einfach, wie viel CO2 erzeuge ich durchschnittlich pro 100 Kilometer und dafür kompensiere ich das dann und fühle mich dabei halt ein bisschen besser, als ich mich fühle ohne. Ne? Genau. Also das Menschenwille ist dein Himmelreich. Ja. So, pass auf, und jetzt ist es so, also die Theorie. Schloch. Die Theorie, die ich hier eben gerade versucht habe zu erklären, man kann die natürlich konstruktiv beeinflussen. Du kannst jetzt, also deinen alten Uralt-Diesel, der war eben noch sehr haltbar konstruiert. Oh ja, der fährt immer noch und hat mittlerweile, glaube ich, 700.000 oder sowas. Läuft immer noch problemlos. Allerdings eben um den Preis eines relativ hohen CO2-Ausstoßes. Der Gesetzgeber möchte ja gerne klimawandelbedingt das drücken und die Konstrukteure sagen, okay, wir verringern mal die inneren Widerstände. Ja, also dass der ganz leicht läuft. Dass der also nicht so und so viel Prozent von der Leistung, die da im Kraftstoff wohnt, schon für seinen eigenen Betrieb aufbraucht. Da fängt er zum Beispiel damit an, die Lagerbreiten zu verringern. Ja, dann werden die, die Kolben werden ein bisschen kürzer, die bewegten Massen werden kleiner. All das, was man konstruktiv machen kann, um dem Motor das Leben zu erleichtern, also überhaupt den Betrieb zu ermöglichen, wird wirklich bis in die letzte Konsequenz computergestützt wieder ausgeschöpft. Ja. Das heißt aber natürlich, man muss sehr tief in die Tribologie einsteigen, also Schmierung, Öl, Design, all das, um da eine gewisse Dauerhaftigkeit reinzukriegen. Das heißt, ja klar, je dünner das Material, desto geringer die, wir haben es in einer der ersten Folgen gelernt, Verschleißreserve. Ja, genau. Ja, verstehe. Ja, und das ist natürlich, das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn ich jetzt besonders leicht laufende, wenig CO2-emittierende Autos oder Motoren bauen will, das geht natürlich auf Kosten der Lebensdauer. Das heißt aber gleichzeitig, würde ich es natürlich ist es Quatsch, weil wir über Marktdynamiken reden und sowas, das ist, so einfach ist es jetzt nicht, wie ich das jetzt formuliere, aber würden wir den CO2-Ausstoß, den flotten CO2-Ausstoß der Bundesrepublik Deutschland so gering wie möglich halten wollen, würden wir idealerweise verbieten, dass andere Autos gefahren werden, als 1987 gebaut wurden, und würden die Hersteller zwingen, sie immer leichter zu machen, damit sie weniger verbrauchen. Weil das letztendlich könnte, der flotten CO2-Erzeugung wäre wahrscheinlich geringer oder höchstens genauso hoch wie jetzt. Man würde dann in die Philosophie der Nachhaltigkeit einsteigen. Genau. Und nicht? Das ist ja eigentlich die Idee. Also wir machen den Scheiß ja nicht wir machen den Scheiß ja nicht irgendwie, weil wir es können, sondern wir machen den Scheiß ja eigentlich wegen der Nachhaltigkeit. Nur halt auf einem globalen Maßstab. Sagt man in Sonntagsreden. Naja, es ist ja auch so. Nee, also, hör doch zu, das ist doch nicht nachhaltig. Die Aktion, die jetzt gerade läuft, ist doch alles andere als nachhaltig. Du bist doch da die ganze, also alle 7 Jahre ist die deutsche Kfz-Flotte fast einmal erneuert. Ja, das ist natürlich nicht nachhaltig. Ja. Aber die Idee, dass wir jetzt andere Antriebe nehmen, dass wir früher oder später andere Heizungen in unsere Häuser kriegen, Strom anders erzeugen, so, das ist ja alles Nachhaltigkeit. Und das ist halt Nachhaltigkeit auf im Grunde einem globalen Maßstab. Und wenn wir aus der Perspektive da rangehen würden, müssten wir doch eigentlich sagen, wir müssten verbieten. Also eigentlich müssten wir sagen, niemand darf was anderes fahren als ein Fiat Panda, Baujahr 1989. Naja, gut, aber 1989 war Obwohl, du hast recht, der Fiat Panda hatte 1989 den Fire-Motor. Diesen 1000er Motor. Und der hatte auch schon G-Cut, der war, glaube ich, schon, also wenn man es genau gemessen hätte, Euro 3 fast. Ja, ja, also der war super. Nichts verbraucht, die Karre. Und war eben ganz klein, ganz kurz, hat wenig Raum verbraucht. Genau. Wenig Blech verbraucht, wenig Rohstoffe. Also okay, also wir sind dann sozusagen auf dem Stand wie die DDR 1962. Nee. Die haben kleine Autos gebaut, sehr nachhaltig gebaut. Die konnte man immer reparieren. Es gab ewig Ersatzteile und man konnte damit bis okay, so gesehen, ja. Ja, also in Ansätzen. Aber der Witz ist ja. Wie kommen wir jetzt wieder auf Motorschau? Ja, kommen wir gleich noch hin. Der Witz an der Sache wäre aber, wir wären halt eben genau deswegen nicht auf dem Stand der DDR in den 60er Jahren, weil bei uns für jeden ein Auto verfügbar wäre. Also die Mobilitätsansprüche würden ja befriedigt werden. Mhm. Was nicht befriedigt würde, das sind halt solche Ansprüche, wie du hast, ich will einen V8er oder wie ich habe, ich will einen Campingbus. Ne, diese, was ist das? Das ist ja, im Grunde sind das ja... Du, ich will ja gar keinen V8. Persönliche Konsum. Ich will einfach nur ein Auto haben, was ein Leistungsgewicht von 2,4 Kilo pro PS hat. Da geht bestimmt auch so ein 1000er Panda durch. Ja, wenn man die komplett perforiert und kein Holger mitnimmt. Genau, schön irgendwie Carbon, ein Carbon-Panda, das wär's. Gut, zurück zum Motorschaden. Ja. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen wirklichen Motorschaden am Auto. Also ich habe noch nie irgendwie, also klar, Lichtmaschine mal kaputt, aber das ist ja kein Motorschaden. Nee, das ist kein Motorschaden. Motorschaden ist, wenn der Zerknalltreibling, also der Verbrennungsmotor als solcher, also die Kolben und das, was beim Computer CPU heißt. Ne? Ja, genau. Wenn das mechanisch defekt ist, also so, dass man sagt, irgendwie steckt ein Beinchen raus, also der Kolben, der Spoil reißt ab und durchschlägt das Motorgehäuse. Ja. Ja? So eine Sache. Das passiert, ne? Kommt vor, nicht? Ich war mal auf einer Party und da kam dann die Schwester von einem Freund von mir, die kam an, viel zu spät und ich weiß auch nicht, mit dem Auto stimmt was nicht. Irgendwie macht der komische Geräusche. Dann kann ja mal reingucken, nicht? Dann macht ich die Haube, also mach mal an. Ich mach den an, startet den Motor und da sage ich immer kluck, kluck, kluck, kluck, steckt immer ein Pleuel durch das zerschlagene Motorgehäuse. Den sagen wir mal, bei jeder Kurbelwellenumdrehung kam das Pleuel da raus. Und der Motor lief noch. Der lief noch, da war kein Tropfen Öl mehr drin, weil es natürlich rausgespritzt wurde durch das Loch. Und die ist damit, also das Geräusch hatte ich schon seit Sesen. Ja? Also die ist damit noch 100 Kilometer gefahren. Irgendwas schleift hier. Das war ein klassischer Motorschaden. Wir haben gesagt, komm, wir machen die Haube zu, du schließt den Wagen ab und ich gebe dir eine Telefonnummer, die erlösen dich von dem Problem. Ja, wie reparieren die das? Ja, da ist nichts mehr mit reparieren. Und jetzt sind wir beim Thema. Ja. Ja, die Kiste, es war damals ein Honda Civic. Sehr ungewöhnlich übrigens, dass der Motor aufgibt. Also der muss wirklich sträflich misshandelt worden sein. Wahrscheinlich Mangelschmierung über 30.000 Kilometer. Und irgendwann hat sich die Reibpaarung verabschiedet. Das war dann nichts mehr. In diesem Fall hätte es, also der Normalfall ist ja, oder war jedenfalls damals so, dass man sagt, okay, der geht jetzt in die Werkstatt. Die Werkstatt diagnostiziert, sagt, okay, das Kurbelgehäuse ist kaputt. Also da muss wirklich ein Austauschmotor rein. Oder wenn es keinen Austauschmotor gibt, ein neuer Motor. Austauschmotor ist halt auch wieder nur der Klotz in der Mitte, Lichtmaschine und so. Nee, das ist ein Teilemotor. Teilemotor wäre das, der Klotz in der Mitte. Also okay. Wenn man jetzt alle Anbauteile des Motors abbaut, Lichtmaschine, Kühler, Zylinderkopf, Auspuffkrümmer, Wasserpumpe, diesen ganzen Kram, wenn man den abbaut und ein Teilemotor, der besteht in der Regel aus einem Block der Kurbelwelle und den Kolben, also was da hin und her geht und da kommt dann alles rauf. Da kommt der alte Zylinderkopf rauf, da kommt die alte Wasserpumpe ran. Also das war früher mal üblich oder wurde oft so gemacht, heute überhaupt nicht. Ich wollte gerade fragen, ist das eine gute Idee, weil das ja wahrscheinlich auch alles aufeinander abgespielt und das alles ist, stimmt. Und also wenn man sowas, so eine Lösung heute sucht, das gibt es auch noch, aber eigentlich nur im Classic-Car-Bereich, nicht, dass man dann eben sich so einen Block neu besorgt, also bei einem ganz alten, verschlissenen Motor, dass man sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen überholten Block, da sind dann neue Kurbelwellenlager drin, die Kurbelwelle ist geschliffen, die Kolben sind neu gebohrt und haben neue Kolbenringe und so. Also alles, was da hin und her geht, ist eben überholt nach Herstellervorgaben, ist also annähernd so wie ein neuer Motor. Ja. Da kommen dann die ganzen anderen Sachen drauf. Ist dann die Frage, ob man einen alten, ausgeklapperten Zylinderkopf auf so einen neuen Block setzt. Den wird man dann auch überholen. Aber dann kommen eben die Kosten. Ich wollte gerade sagen, Zylinderkopf überholen, Motorblock überholen, das ist alles nicht billig. Ne? Naja, so ein überholter Motorblock, also bei Massenmotoren, die immer noch in großer Stückzahl vorhanden sind, da ist man unter Umständen dabei mit einem Teilepreis von 1.200, 1.500 Euro. Okay. Ja, so. Und dann kommen dann natürlich die ganzen Montagekosten dazu. Es gibt ja Leute, die machen sich das dann selbst, nicht? Die zerlegen den Motor selber und bauen es dann wieder zusammen. Gibt's. Also ich weiß nicht, ob du es nicht... Naja, andererseits, ich meine, gib mir einen Zweitaktmotor, damit kann ich das auch noch. Ja. Da siehst du, und dann, ja. Aber dann hast du wieder keinen Arbeitsplatz. Dann sagt deine Frau, kannst du nicht mal den Küchentisch sauber machen? Wie stimmt denn das hier? Ja, also früher ging sowas eben. Ja. Heutzutage gibt es Fälle von Motorschäden, die recht skurril sind. Zum Beispiel baut sich dann auf dem Kolbenboden, baut sich irgendeine Kohleschicht auf durch... Magerkonzepte, keine Ahnung. Also jedenfalls treten da Ablagerungen auf, die unter Umständen dann so stark werden, dass es einen Headcrash gibt, also dass die Ablagerung dann irgendwann die Ventile verbiegt. Ja. Ja, und dann sind die nicht mehr, dann schließen die nicht mehr sauber. Ja, wie viele Betriebsstunden muss so ein Ding denn dann gehabt haben? Muss gar nicht so viel sein. Ist da oben so wenig Raum nur zwischen den Ventilen? Naja, hohe Kompression, nicht? Also je höher die Kompression ist, desto kleiner die Brennkammer. Ja, und desto effektiver arbeitet der Motor natürlich nicht. Wir sind wieder bei der CO2-Frage. Ja. Also das sind jetzt eher theoretische Überlegungen. Aber bei diesen Motoren gibt es häufig vom Hersteller gar keine Reparaturmöglichkeit. Nicht, wenn so ein Fall auftritt, und der tritt dann bei einem großen Auto auch öfter mal auf, dann heißt es ja, ein Kolben gibt es nicht als Ersatzteil. Kann man nicht kaufen. Nicht? Also da gibt es nur die Möglichkeit, einen Block, Teilemotor oder ein AT-Motor an. Was? Austauschmotor. AT-Motor. Also der alte geht wieder zurück zum Aufbereiter und der schickt ein neues dahin. Und außerdem sind natürlich inzwischen heute, 2021, die Kosten für solche Sachen also nicht unerheblich. Man ist da immer satt, vierstellig. Immer. Nicht? Weil es so aufwendig ist oder weil sie festgestellt haben, dass sie so viel dafür nehmen können? Naja, weil die Teile sind eben hochpreisig, dann die ganze Peripherie ist hochkomplex, die muss dann demontiert und wieder remontiert werden. Dann muss das auch natürlich funktionieren, muss dann alles noch angepasst werden. Dauert und Zeit ist auch teuer. Also in sehr, sehr vielen Fällen ist so ein Motorschaden nicht technisch irreparabel, aber finanziell nicht stemmbar. Es ist einfach sinnlos, die Reparatur zu finanzieren, weil ein ähnliches, vergleichbares, gebrauchtes Fahrzeug ohne diesen Schaden billiger wäre. Woran erkenne ich, dass ich einen Motorschaden habe oder dass einer im Anmarsch ist? Also welches Geräusch sollte mich besonders nervös werden lassen? Also wenn man sein Auto kennt, dann weiß man ja, welche Musik da normalerweise stattfindet. Nicht? Also man fährt damit los und hört eben bestimmte Sachen. Frauen sind da übrigens viel sensibler als Männer, merkwürdigerweise. Also über meine jahrzehntelange Erfahrung immer, wenn Männer denken, oh, Loch im Auspuff, endlich klingt die Karre geil. Ja, also die sagen, geht schon, er fährt ja noch. Nicht? Also die sind da ein bisschen unempfindlicher. Und Frauen haben entweder ein feineres Gehör oder sind empathischer ihrem Auto gegenüber und sagen, da ist irgendwas anders als sonst. Ich lasse da mal einen Fachmann reinhören, damit es nicht noch teurer wird, als es jetzt sowieso schon ist. Ne? Vernünftige Ansicht. Und ich unterstütze das auch. Also ich nehme das dann auch sehr, sehr ernst. Es gibt ja viele Männer, die sagen, ach, die wieder hört. Ja, mein Gott, soll ich nicht so haben. Gehe ich erst, wenn ich krank bin. Ja, ich mache das Radio lauter, dann ist es weg. Also sobald sich irgendwas an der Geräuschkulisse des Autos ändert, sollte man das ernst nehmen. In vielen Fällen sind es Sachen, die sind, weiß ich nicht, ein abgerissenes Auspuffgummi, wo dann eben der Topf hinten anschlägt. Das ist leicht zu diagnostizieren. Aber wenn Geräusche auftreten, die nur mal da sind und dann wieder weg, die zum Beispiel auch im Leerlauf an der Ampel zu hören sind, mal und mal wieder nicht, dann kann man davon ausgehen, das ist der Motor. Das kommt aus dem Motor. Ja, wenn man steht, dreht ja kein Rad, es kommen keine Kräfte ins Fahrwerk, also dieser ganze Bereich fällt weg. Ja, außerdem auch Antrieb, also Getriebe, fällt auch weg, da dreht sich ja nichts in dem Moment, wo man steht. Ja. Also es fällt auch weg. Und dann kann es eigentlich nur noch der Motor bzw. das sein, was der Motor antreibt. Der Motor treibt ja die Lichtmaschine, die Wasserpumpe, den Klimakompressor, die Servopumpe an, wenn es eine Servopumpe gibt. Die können natürlich theoretisch auch noch Ursache für Geräusche sein. Ich mache das immer so, wenn der Verdacht besteht, könnte jetzt, weiß ich nicht, die Lichtmaschine hat einen Lagerschaden, dann lasse ich den Motor mal kurz laufen, ohne Lichtmaschine. Ja, also ziehst einfach einen Keilriemen ab. Ja, nehmen den Riemen runter. Nicht? Ja. Und wenn das Geräusch dann weg ist, vorher kann man auch immer noch mit dem Endoskop mal, Stethoskop mal reinhören. Ja, sagt, hier ist die Lichtmaschine, halt es darauf. Und wenn dann hört man es schon. Ah, also mit ein bisschen Erfahrung weiß man sofort, dieses Geräusch ist unnormal. Lager. So, und dann kommt eben eine Lichtmaschine dazu. Das ist dann aber kein Motorschaden. Okay. Und wenn das Geräusch aber bleibt, Ticker die ganze Zeit. Kolbenringe klingeln. Gibt es das eigentlich noch? Kolbenkipper. Kolbenkipper sogar. Ne? Kolbenkipper, die gibt es schon. Und die sind nicht mal selten, weil die Kolben, eben die Kolbenhemden sind nur noch ganz kurz. Nicht? Also früher war so ein Kolben relativ lang. Ja, also ja. Hier, wenn man hier so einen Becher hat, ja, ja. Also das könnte ja ein Kolben sein. Früher war der meinetwegen so lang, jetzt sind sie bloß noch so lang. Ja. Okay. Das kippt natürlich dann schnell. Also wenn der Durchmesser, also wenn die Höhe des Kolbens der liegt ja jetzt nicht vollflächig an. Nicht? Der stützt sich ja nur über seine Kolbenringe ab. Die eben auch dann den Kompression, die abdichten gegen die Kompression. Nur das verschleißt natürlich viel, viel schneller, weil es kippelt eben schneller mal. Nicht? Ja, und wenn so ein Kolbengeräusch, also Kolbenkipper auftreten, das kann, es gibt Motoren, die sind dann schon, so nach 80.000 fängt es da schon an. Man höre und staune. Sind das bestimmte Hersteller, die diese Probleme typischerweise haben? Oder ist das, nein, das liegt, eine bestimmte Motorkategorie? Das liegt an diesem Downsizing, was wir so seit ein paar Jahren haben. Also auch wieder durch die CO2-Einsparmaßnahmen. Ich habe gerade letztens eine Statistik gelesen. Da hat so ein Garantieversicherer mal geguckt, was da so ist. Nicht? Also die haben gesagt, die Kosten steigen natürlich immer. Also die Schäden werden immer teurer. Und ich glaube, da waren 25% der Schäden, die bezahlt haben, waren Motorschäden. Wow. Ja, also eine ganze Menge. Ich müsste jetzt nochmal reingucken, ob die Zahl stimmt. Und da waren nicht Turboladerschäden, weil das ist ja ein Anbauteil. Also die kamen auch on top. Ja. Ne? Und Turbolader, die sind häufig, ne? Also das habe ich so oft schon, hatte ich sogar selber schon mal. Ja, na, Turboladerschäden sind auch bedingt durch, ich meine, so ein Turbo, der dreht, weiß nicht, mit 100.000 Umdrehungen, nicht? Also wenn der da richtig Flamme kriegt. Und dann ist der natürlich am Auspuffkrümmer und hat Temperaturen auszuhalten, die liegen im Bereich von 550 Grad oder so, also da ist schon manchmal, das Gehäuse kann schon mal kirschrot glühen, ne? Wenn man so ein Ding so richtig zwiebelt und wenn man den dann eben gerade gezwiebelt hat, sagt, ich muss mal Pipi und fährt auf dem Autobahnparkplatz, quietsch und rauf aufs Klo und lässt den Wagen so rot glüht, wie er ist, einfach stehen, dann verguckt natürlich das Öl in den Lagern des Turboladers, also das hält kein Öl aus, solche Temperaturen. Wenn da nicht ständig ein Fluss ist und eben ständig nachgekühlt wird, dann verguckt es und dann frisst er über kurz oder lang. Also hat erheblichen Mehrverschleiß und dann fängt irgendwann das Turbinenrad am Gehäuse zu klickern und dann reißt es ab und also ganz schlimm. Also damit zerstört man sich dann wiederum unter Umständen den Motor. Wenn er das nämlich ansaugt, den Splitterkram, ist nicht schön. Also so eine Geschichten treten natürlich jetzt im Zeitalter der Minimotoren, mit, weiß ich nicht, 1 Liter Hubraum, 3 Zylinder, Turbo und 150 PS, das sagt einem ja schon das Gefühl, da ist eine Entwicklung eingetreten, die ist nicht Haltbarkeit fördern. Motorschaden vorbeugen geht durch Schmierung, denke ich. Wer gut schmiert, der gut fährt. Genau, hatten wir ja neulich die Sendung. Ja. Aber wie sieht denn, abgesehen von der Schmierung, die sträfliche Misshandlung eines Motors aus, die zum Schaden führt? Ich eben zum Beispiel gesagt habe, nicht? Also wenn man einen aufgeladenen Motor hat, den muss man vorsichtig warm fahren, damit der Turbolader auf Temperatur kommt. Und zwar nicht so, sondern möglichst sanft und auch wieder kalt fahren. Also bevor man aufs Klo geht, geht man mal ein bisschen runter mit dem Tempo und fährt mal so 3 Minuten mit normalen Drehzahlen, damit der Turbolader eine Chance hat, ein bisschen runterzukommen mit seinen Temperaturen. Und man muss natürlich das richtige Öl nehmen. Ja, also nicht Baumarktöl da reinkippen. Da waren wir wieder. Ja, haben wir ja damals auch festgelegt. Das ist das eine. Dann überhaupt generell dem Motor eine Chance geben. Der Motor ist auch nur ein Mensch. Ja, also, also nicht bei minus 15 Grad einsteigen und Flamme! Notarztauto. Wenn man dann oben am Berg angekommen ist, da wo der Kiosk ist, wo man sich sein Sixpack holt, dann schwätzt man noch ein bisschen mit dem Kioskbetreiber. Das gerade eben gestartete und hochgejubelte Auto kühlt wieder ab und dann kajolt man wieder den Berg runter, um sein Sixpack auszutrinken. Also Kurzstrecken fahren im Winter zum Beispiel ist Gift für den Motor, egal was da für ein Öl drin ist. Ist es giftiger für den Motor, als ihn stehen zu lassen? Also weil die Alternative zur Kurzstrecke ist ja zu Fuß gehen oder mit dem Bus fahren. Lassen ist dann natürlich in diesem Fall besser. Ne? In dem Fall ist besser. Okay. Ja, wobei zu lange stehen lassen sollte man heutzutage so einen Motor auch wieder nicht, sonst hat man wieder Standschäden. Was nennst du zu lange? Also wenn man so ein Auto einfach nur alle halbe Jahre einmal bewegt. Ja gut, wäre man ja bekloppt, wenn man überhaupt noch eins besitzt. Aber gibt es ja so eine Leute. Ne? Ja klar. Statt sich Taxen zu rufen. Wo würdest du denn, wenn du einen Motorschaden hast, wo würdest du hin? Würdest du zur Fachwerkstatt gehen oder lieber in die Hinterhofwerkstatt, weil die ein bisschen günstiger ist? Die Fachwerkstatt kann ja gar nicht helfen in vielen Fällen. Die sagen, da muss ein neuer Motor rein. Ja, das ist natürlich ziemlich stumpf, aber die haben schlicht keine andere Möglichkeit. Weil der Hersteller, die Fachwerkstatt, du meinst ja eine Vertragswerkstatt. Ja, das ist ja, das wäre. Ja, die bieten eben nichts anderes an. Jetzt könnte die sogenannte Fachwerkstatt Vertragswerkstätten sagen, okay, wir haben da keine Reparaturmöglichkeit unseres Herstellers, aber wir können natürlich den Motor ausbauen, zerlegen und konventionell reparieren lassen. Ja. Aber die Motoren sind heutzutage so filigran aufgebaut, dass das wirklich eine hohe Kunst ist, so einen Motor zu reparieren. Okay. Manchmal ist einfach auch zu wenig Fleisch da, wenn man jetzt sagt, oh, da hat die einen Kolbenklemmer, wir müssen ein bisschen bohren. Und ja. A, gibt es überhaupt eine Übergröße für die Kolben? Gibt es die überhaupt? Sind die überhaupt lieferbar? Jetzt könnte man sagen, okay, dann lassen wir uns welche gießen und anfertigen. Kann man machen, teuer, sinnlos. Das ist ja ein neues Auto von Kaufen. Ja, und dann, wenn man sagt, okay, wir müssen hier, weiß ich nicht, 2/10 aufbohren, unter Umständen reicht dann das Fleisch gar nicht mehr im Block, weil man dann schon wieder im Kühlwassermantel ist. Also viele Motoren sind irreparabel. Wenn die durch sind, sind sie durch. Kernschrott, einschmelzen, nicht? Dann ist nichts mehr zu machen. Bei den ganz normalen, inzwischen wahrscheinlich 20 Jahre alten Motor, 4 Zylinder, 2,3 Liter, hier so wie so ein alter Volvo-Motor, ja wunderbar, da gibt es 2 oder 3 Übergrößen, nicht? Den kann man bis in alle Ewigkeit reparieren. Und da gibt es auch alle Teile sofort zu kaufen, die passen auch gut, die sind auch leicht einzubauen, aber die sind eben nicht besonders CO2-sparsam. Das sind Motoren, die brauchen eben ihren Sprit, die müssen sich ihre schweren Teile irgendwie auch bewegen. Das ist eine Entwicklung, die ist durch die Bemühungen, das Klima zu schützen, auch im individuellen Individualverkehr, also selbstbestimmten Individualverkehr, wie man so schön sagt, die sind irgendwann, werden Autos eben zu Wegwerfautos. Die sind dann irreparabel, wie in vielen anderen Bereichen unseres Lebens auch. Du Waschmaschine. Kannst, ja, und also die Entwicklung ist schlecht, Holger. Ja. Die ist schlecht. Ich würde immer, wenn ich hier heute Produkttester wäre, egal was für ein Produkt, würde immer noch eine Kategorie einführen. Nachhaltigkeit. Reparierbar, ja oder nein? Ja? Ja. Gibt es Ersatzteile? Kriegt man das Gehäuse, ohne es zu zerstören, geöffnet? Ja. Ja, du kennst ja diese verklipste Kaffeemaschine. Hör auf, ey. Ja, da rutscht ein Schläuchlein ab und du kriegst es einfach nicht auf. Ja. Und wenn es dann doch auf was, kannst du zwar das Schläuchlein wieder raufschieben, aber du kriegst das Gehäuse nicht mehr zusammen. Ja. Und ähnliche Entwicklungen gibt es natürlich auch im Automobilbereich. Gutes Argument eigentlich wieder fürs Elektroauto, weil da hast du diese ganzen Probleme nicht, weil dieser Elektromotor überlebt wahrscheinlich alles, was da sonst so sich dreht. Genau, im Augenblick. Im Augenblick sind die Elektromotoren, ja, bürstenlose Synchromotoren, die haben 2 Lager und sind natürlich ideal, haben nicht diese freien Momente, die da irgendwie ausgeglichen werden müssen. Das ist eigentlich ein ideales Antriebskonzept, ist es ja auch, nicht mit dem hohen Wirkungsgrad. Ja. Der Elektromotor ist dem Verbrenner natürlich meilenweit überlegen. Bloß die Batterie dem Tank nicht. So ist es. Nicht? Obwohl, da geht es ja auch weiter. Nicht? Du hast faszinierend. Hast du gerade gelesen, es gibt diese lithiumfreien Batterien, zwar ein bisschen geringerer Wirkungsgrad. Natrium-Ionen, nicht? Also die von, wie heißen die? CATL, C-A-T-L, der größte chinesische Batterienhersteller, haben die jetzt vorgestellt. Ist jetzt meilenweit weg von unserem, Motorschadenthema, aber wir können es ja später nochmal machen. Wir können ja mal irgendwann mal eine Sendung machen, dass man sich mal ein bisschen in die Batterietechnik einarbeitet. Wie ist es jetzt, wie wird es später? Gut, ja, und so ist das eben, nicht? Der Motorschaden ist heutzutage in der Regel ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich habe gerade letztens mit einem Freund gesprochen, der hat nach langer Suche sich einen BMW Z3 Coupé also M3 wohlgemerkt, das M-Coupé, hat er sich gekauft, hat es auch gefunden mit einem Motorschaden. Der hatte ein Loch im Kolben, ein Loch im Kolben, was überschaubar ist. Und der Mann ist selber, also Kfzler und ist nicht nur willens, sondern auch in der Lage, den auszubauen und zu zerlegen. Er sagt, okay, hat dann diagnostiziert, da ist er ja. Der Schaden war bedingt durch, ich glaube, eine schief einspritzende Einspritzdüse, also irgend so ein oder eine defekte Einspritzdüse, die hat da eben immer auf eine Stelle und hat so ein Wärmenest produziert und dadurch ist der Kolben geschmolzen. So, woher nimmt man jetzt einen Kolben? BMW hat den nicht angeboten, den gab es nicht als Ersatzteil. Warum nicht? Ja, du musst fragen, den gab es eben nicht als Ersatzteil, konnte man nicht bestellen. Sie können von uns einen Austauschmotor haben für eine Zentillion, irgendeinen Mondpreis. Nicht? Das wollte der natürlich. Hat er den Kolben hergeholt? Er hat dann einen gefunden, einen anderen zerstörten Motor, wo eben noch ein Kolben drin war. Hat den er ausgeschlachtet. Ne? Vermutlich alle Kolben mitgenommen für den Fall, dass man das. Naja, er hat den ganzen Motor natürlich gekauft. Ja. Und der liegt jetzt da. Also der hat die Teile, die da verwertbar waren, hat er eben sich erstmal ins Regal gelegt und hat den dann repariert, den Motor. Der Wagen läuft wieder. Ja, aber Das ist für den Normalmenschen in der Werkstatt sagen, für mich wäre das unbezahlbar. Nee, erstmal musst du jemanden finden, der das kann. Dann muss der eben einen Schlachtemotor finden. Ja. Das ist in der Werkstatt nicht zu leisten. Wer soll das tun? Also die Zeit muss ja immer bezahlt werden. Ja. Ich glaube, je länger wir miteinander reden, desto stärker wird in mir der Eindruck, dass es eigentlich vollkommen hirnrissig ist, sich ein neues Auto zu kaufen. Naja, bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben der Schadstoffminimierung und der CO2-Einsparung degenerieren aktuelle Autos immer mehr zu Wegwerfautos. Die sind nach einer Weile eben nicht mehr reparabel. Egal, ob man jetzt keine Reparaturmöglichkeit hat oder ob die Kosten für ein neues Steuergerät eben nach einer relativ kurzen Zeit so hoch sind. Denke zum Beispiel jetzt hier an die Flutkatastrophe. Ja. Da sind ja Zehntausende von Autos sind ja da einfach weggeschwommen. Die sind alle durch die Bank Schrott. Ja. Irreparabel. Also nicht wirtschaftlich wiederherstellbar. Ah, das wären wahrscheinlich 30 Jahre alte Autos auch gewesen, oder? Naja, nicht so ganz. Ich habe da letztens einen sehr schönen Artikel gelesen. Da haben sich so ein paar Versicherer und Gutachter haben sich mal hingesetzt und haben mal beispielhaft ein paar von diesen Flutopfern sich angeguckt. Also, ich habe da noch so ein Bild vor Augen. Da ist ein Alpha Spider, ja, also der Klassiker hier, Reifeprüfung. Der war wirklich, die Sitzflächen, das sah aus, als ob der mit Beton ausgegossen war. Ja. Ja. Die Lehnen guckten raus, Lenkrad guckte auch raus und die und Armaturen und alles. Und der war wirklich bis zur Oberkante der Sitze war der voll mit Schlamm. Ja. So, und der Mann oder die Frau, dem das Auto gehörte, der hat dann also sehr schnell angefangen, diesen Schlamm da rauszumachen, also bevor er hart wurde. Das ist ja auch noch der Problem. Wenn der hart wird, das ist wirklich wie Beton, nicht? Und hat den dann also mit ganz viel Wasser ausgespült. Mhm. Danach sah der wieder einigermaßen gut aus. Und dann kam der Blick unter die Haube. Du weißt ja, wie so ein Alpha, der Doppelnockenweller, wie der aussieht. Und eben die Weber-Vergaser, die da drin waren. Und also bis kurz unter den Vergasern stand der Schlamm. Also die Vergaser waren eben nicht geflutet. Aber der Rest, der Motor war, also ich weiß nicht, ob er den Motor wieder zum Leben erweckt kriegt. Es gibt eine Chance. Ja. Bloß bei einem Auto, was eben voll elektronisiert ist. Wenn du heute einen 124er Spider, einen Neuwagen da stehen hast, der ist durch. Ne? Der ist durch. Naja, weil dummerweise sind natürlich die ganzen Steuergeräte, die sind ja auch alle so im Bodenbereich eigentlich. Also die sind mit Sicherheit geflutet. Ja. Bei allen Autos, die nach, weiß ich nicht, 2005 gebaut worden sind, ist das der Fall. Und die sind durch. Also da muss mir niemand erzählen, dass da irgendjemand was repariert kriegt. Nicht? Es werden wahrscheinlich jede Menge mechanische Ersatzteile demnächst zu haben sein. Also eine Antriebswelle, die hat es ja natürlich überlebt. Nicht? Also die kann man, wenn die Manschette in Ordnung war, die kann man vielleicht ausbauen. Aber na gut, also das sind dann auch Motorschäden, wenn man so will. Ja. Nicht? Also das ist ja auch ein Klassiker, ist ja auch eine Motorschadenvariante, der sogenannte Wasserschlag. Was ist das denn? Na, wenn du mit Saft und mit hoher Drehzahl durch eine sehr tiefe Pfütze fährst, was ja passieren kann bei unseren Starkregenereignissen, dann saugt der Motor plötzlich keine Luft mehr an, sondern Wasser. Ja. Ja, wenn der Schnorchel eben in der Pfütze eintaucht. So ein Schnorchel, der oben an der A-Säule rauskommt. Ja, na, das haben ja die Busch-Taxis haben das eben. Ja. Genau aus diesem Grund. Ja. Weil die eben auch mal durch eine Furt fahren müssen. Ja. Und dann schwappt das Wasser auch mal über die Windschutzscheibe. Aber der Motor saugt eben kein Wasser an. Wenn du dann genügend Drehzahl hast und Druck im Auspuff, dann drückt der auch das Auspuffgas durch das Wasser trotzdem raus. Aber wenn eben so eine normale Limousine in so eine Pfütze eintaucht, dann saugt der Wasser an. Und Wasser ist ja nicht kompressibel, ja, wie im Gegensatz zu Luft. Und dann, wenn der da eben sein Ansaugvolumen hat und der Kolben versucht es zu komprimieren, macht es ja, und der steckt eben auch ein Beinchen raus. Wenn eine hohe Drehzahl da ist, reißt erbarmungslos der Kolben ab. Also doch wieder ein guter Grund, sich einen Hilux mit Schnorchel zu kaufen. Siehst du, genau. Und dann auch gerne einen nicht aufgeladenen 3,2 Liter Rhein-6er Diesel. Ja? Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.